Clarence Duhamel ist noch nicht lange bei der New Yorker Polizei. Ein junger, engagierter Mann mit einem Diplom in Psychologie. Seine Freundin Marilyn hält nicht viel von Law and Order, aber Clarence ist überzeugt davon, dass auch sie irgendwann verstehen wird, wie sinnvoll seine Arbeit ist. Eines Tages sieht er die Chance, dafür den Beweis anzutreten. Sowas schon mal gesehen, Frank? Nein. Nie gesehen. Jemand aus unserer Gegend? Das wissen wir noch nicht. Sieht aber so aus. Der Herr hier, Mr. Reynolds. Mr. Reynolds, wohnt in der 106. Straße. In der 106. Straße. Die vier Briefe wurden dorthin adressiert. Der letzte mit einer Lösegeldforderung von $1,000 für einen Hund, der seit Mittwochabend vermisst wird. Stimmt doch, oder? Ja. Die $1,000 hat Mr. Reynolds gestern Abend, wie verlangt, in 10-Dollar-Scheinen deponiert. Das Geld wurde abgeholt, aber der Hund blieb verschwunden. Ed Reynolds ist Lektor bei einem Verlag. Seine Frau Greta, eine Jüdin, musste in ihrer Jugend vor den Nazis fliehen. Die Reynolds haben keine Kinder. Clarence spürt instinktiv, wie wichtig ihnen der entführte Hund ist und nimmt sich des Falles an. Mit Hilfe der Drohbriefe und etwas Glück gelingt es Clarence schnell, den Entführer zu stellen. Kenneth Rowajinski, ein arbeitsloser Invalide. Der ist clever genug, wieder zu entwischen und ein zweites Mal Lösegeld von den Reynolds zu erpressen, obwohl ihr Hund längst tot ist. Als Rowajinski von Manzoni, einem hartgesottenen Polizisten mit Ambition auf Beförderung, wieder aufgegriffen wird, behauptet er, Clarence habe ihn gegen eine Beteiligung am Lösegeld entwischen lassen. Clarence kann seine Unschuld nicht beweisen. Seine berufliche Karriere steht in Frage. Seine Freundin Marilyn geht zu ihm auf Distanz. Und auch die Reynolds ziehen sich von ihm zurück. Rowajinski, der nur kurze Zeit in eine Psychiatrie eingewiesen und schnell wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist, entdeckt Clarence' Beziehung zu Marilyn. Um sich an ihm zu rächen, beginnt er sie zu verfolgen. Lösegeld für einen Hund. Von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Christa Elisabeth Seibicke. Hörspiel in zwei Teilen. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Zweiter Teil. Sobald Rowajinski in die McDougall Street einbog, verlangsamte er seinen Schritt und hielt Ausschau nach dem Mädchen. Und wirklich, als er schon fast auf der Höhe ihres Häuserblocks war, sah er sie mit einem dunkelhaarigen Typen aus dem Haus kommen. Ein vielgefragtes Mädchen. Wer ist da bitte? Kundendienst! Oben angekommen, zeigte er der Frau die Geschäftskarte. Die Flasche hier soll ich bei einer jungen Dame abliefern, die gerade bei uns im Laden war. Wir haben ihre Adresse notiert, aber nicht den Namen. Eine rothaarige in Jeans. Marilyn. Ja. Klingt nach Marilyn. Eins höher. Dritter Stock. Straßenseite. Marilyn. Und wie weiter? Marilyn Coombs. Coombs. Kenneth ging nach oben. Ah, ja. Für den Fall, dass die Frau unten horchte, klopfte er bei Marilyn. Niemand öffnete. Er stellte die Flasche auf die Fußmatte. Liebe Marilyn, lassen Sie sich den Wein gut schmecken. Schade, dass ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung anscheinend nicht sympathisch war, aber ich tue Ihnen einen Gefallen, wenn ich Sie vor diesem Gauner von Bullenmacker warne. Der fliegt garantiert auf und geht hops, wenn er nicht schon geflogen ist. Lassen Sie die Finger von dem und von den Bullen überhaupt. Alles Banditen, diese Greifer, und gefährlich mit ihren Knarren. Gehen Sie lieber ohne die in die Kiste. Klammer auf, haha, Klammer zu. Ein Freund. Clarence riss den Umschlag auf und sah, dass er neben Marilyns Brief noch einen zweiten enthielt. Ihm wurde ganz flau im Magen. Hallo Marilyn, ich habe eben deinen Brief bekommen. Ich bringe ihn gleich ins Bellevue. Ja, die haben ihn entlassen. Also sind Sie im Moment eher zuständig als die Polizei. Ach, die Polizei. Ich versuche denen klarzumachen, dass sie ihn wieder einsperren müssen. Marilyn, Es tut mir furchtbar leid. Ich kann mir vorstellen, was du für Ängste ausgestanden hast. Ängste? Das ist ein Irrer, ein Monster und läuft einfach frei rum. Ich begreif's nicht. Ich trau mich nicht mal mehr runter zum Milchmann. Ich gehe auch abends nicht mehr weg, außer mit Leuten, die mich hinterher nach Hause bringen. Ob sie sich wieder mit Danny traf? Dem Balletttänzer aus der 11. Straße West? Danny war Halbitaliener und einer der wenigen Tänzer, die nicht schwul waren. Marilyn, ich fahre jetzt ins Bellevue. Ich rufe dich nachher nochmal an. Ja, Rowatschinski. Organischer Befund, Hirnschaden, Folgeerscheinungen, Paranoia, Aggressionsschübe, aber ohne wirkliches Gewaltpotenzial. Hat übrigens gar keinen schlechten IQ. Tja. Sie wissen vielleicht, dass er im Riverside Park mutwillig einen Hund getötet, gleichzeitig aber $2,000 Lösegeld für ihn erpresst hat. Nein. Ach doch, ja, aber das ist doch Sache der Polizei. Anonyme Briefe verschickt er auch. Das hier ist der letzte, ging an ein 22-jähriges Mädchen namens Marilyn Coombs. Dr. Stifflin las den Brief, dann lächelte er frostig. Tja, Polizistennase. Das passt. Woher haben Sie den? Marilyn. Er hat ihren Namen falsch geschrieben. Sie ist eine Freundin von mir, wohnt in der McDougall Street. Und wegen dieses Briefes war ich in Bellevue. Ich habe den Arzt gesprochen, der Rowatschinski behandelt hat. Aber der sagt, im Bellevue ist kein Platz für ihn. Nun habe ich mir gedacht, wenn Sie mit meinen Vorgesetzten reden würden, Sir, vor allem mit Captain McGregor, den Sie ja schon kennen, und womöglich auch mit jemandem von Bellevue, dann kommt Rowatschinski vielleicht doch in Sicherheitsverwahrung. Wenn ich selber mit diesem Brief ankomme, denkt mein Captain vielleicht, ich mache aus einer Mücke einen Elefanten, nur weil Marilyn zufällig meine Freundin ist. Ed Reynolds legte den Brief auf die Schreibtischkante in Clarence' Reichweite. Der Mann hat Sie doch offenbar beobachtet. Ich werde meinem Captain natürlich Meldung machen, aber ich hoffe, Sie verstehen mein Problem, Mr. Reynolds. Wenn Sie mir ein bisschen Rückendeckung geben könnten. Damit er wieder hinter Gitter kommt? Und für wie lange? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er sich noch resozialisieren lässt. Der Mann ist immerhin schon 51. Ich kann Sie durchaus verstehen, besonders wenn er Ihre Freundin jetzt mit solchen Briefen belästigt. Aber aus meiner Warte, und da spreche ich, glaube ich, auch für meine Frau, also, Mr. Duhamel, wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Clarence. Claire. Ah, gut, dann Clarence, wenn Sie gestatten. Meine Frau und ich, wir sind sehr viel älter als Sie und wir sehen es so. Was passiert ist, ist passiert. Tote kann man nicht wieder zum Leben erwecken. Und ich will auch wegen eines Hundes nicht... Kurz und gut, wir möchten den Fall lieber ad acta legen. Wenn Sie uns nun wieder da reinziehen, ausgerechnet jetzt, wo wir uns einen neuen Hund anschaffen wollen, und wenn der Mann dann trotzdem wieder freikommt... Clarence ging in McGregors Büro und zeigte ihm den Brief von Rowatschinski. Er wollte die Sache vor der Einsatzbesprechung regeln. Sir, die junge Dame, die den Brief bekommen hat, ist mit mir befreundet. So. Und? Naja, davon, dass man ihn einmal geschnappt hat, lässt Rowatschinski sich offenbar nicht abschrecken. Er belästigt immer noch Leute mit seinen anonymen Schmierereien. Miss Coombs hat er sogar ganz dreist vor ihrer eigenen Haustür angesprochen. Was meinen Sie, Captain? Was wird man jetzt mit ihm machen? Das hängt ganz vom Bellevue ab. Der Bericht liegt noch nicht vor. Ich war heute da und habe mit einem Arzt gesprochen. Also, was weiter mit Rowatschinski geschieht, das will man im Bellevue anscheinend der Polizei überlassen. Sie waren im Bellevue? Ja, Sir. Mit dem Brief. Ich hielt das für meine Pflicht, Sir. Diese Freundin von Ihnen, ist das die Kleine aus der McDougall Street, von der Pete Manzoni gesprochen hat? Ich nehm's an. Ja, Sir. Dann verstehe ich Ihr Interesse. Clarence zog den Mantel aus und legte ihn über eine Stuhllehne. Merlin sah den Revolver, der unter seinem offenen Jackett aus dem Gürtel ragte. Schleppst du das Ding etwa auch privat mit dir rum? Es ist erlaubt. Außerdem siehst du es nicht zum ersten Mal. Sie zündete sich eine Zigarette an. Bist du heute Abend etwa nur gekommen, um mir zu sagen, dass du nichts tun kannst? Dass dein Mr. Reynolds sich raushalten will, verstehe ich gut. Ich würde dich gern mal mit Mr. Reynolds bekannt machen und mit seiner Frau. Ich bin's allmählich leid, Clarence. Warum sollte ich deinen Mr. Reynolds kennenlernen? Und dann dieser Irre, der könnte uns alle miteinander bespitzeln. Tut er womöglich schon. Das galt den auf. Und kein Mensch hindert ihn, läuft frei rum, das Arschloch. Ganz so ist es auch wieder nicht. Ach nein? Wohnt er nicht gleich ein paar Straßen weiter in der Morton Street? Ich war heute Abend mit Danny im Magutta zum Essen. Und hinterher musste er mich heimbringen, obwohl es ganz in der Nähe ist. Was mit Danny? Oder glaubst du, ich traue mich abends noch alleine auf die Straße? Oh Gott, das ist zum Kotzen. Marilyn zog die Vorhänge fester zu. Du gehst jetzt, lieber Claire. Ich muss noch arbeiten, tut mir leid. Kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich bin nicht in Stimmung. Ganz abgesehen Ich würde dich auch nicht bei der Arbeit stören. Oder soll ich später wiederkommen? Nein, Claire. Du meinst, ich müsste härter vorgehen. Gegen diesen Kerl. Aber ich tue wirklich, was ich kann. Du denkst, ich kann mich nicht durchsetzen, aber... Das habe ich nie gesagt. Gesagt nicht, aber du denkst... Ich müsste härter vorgehen. Marilyn schüttelte langsam den Kopf. So langsam, dass ihre langen Haare sich kein bisschen bewegten. Du taugst nicht zum Polizisten, Claire. Und das spricht für dich. Aber wir passen trotzdem nicht zusammen. Wir sind zu verschieden. Denk bloß daran, was du mir über Cornell erzählt hast. Von den Studentenunruhen. Er hatte Marilyn erzählt, dass er seinerzeit nicht mitgemacht hatte, als seine Kommilitonen die Bibliothek und die Fakultätsbüros demolierten, obwohl er auf Seiten der Vietnamgegner stand. Und Marilyn hatte sich deswegen mit ihm gestritten. Sie verstand angeblich, warum alles Alte zerschlagen werden musste, bevor man etwas Neues und Besseres aufbauen konnte. Du gehst jetzt besser, Claire. Aber ich liebe dich doch. Clarence umarmte sie und küsste sie auf den Mund. Geh. Clarence ging. Er wandte sich nach Norden, in die Richtung, in der seine Wohnung lag. Er wollte zu Fuß nach Hause gehen. Und dann sah er Robaczynski. Jedenfalls dachte er, dass die untersetzte Gestalt, die an der Bleecker Street links abbog und um die Ecke verschwand, der Pole sei. Clarence setzte ihm nach. Bis zu der Ecke waren es gut 20 Meter und Clarence wollte sich Gewissheit verschaffen. Er stieß mit einem Mann zusammen und lief mit einer gemurmelten Entschuldigung weiter. Als er um die Ecke bog, war Robaczynski nicht mehr zu sehen. Vielleicht ist der Pole auf dem Heimweg. Die Morton Street lag nach Westen zu. Auf der Höhe des 7th Avenue hatte er ihn wiedergefunden. Robaczynski. Die Fußgängerampel wechselte eben auf Rot. Robaczynski hastete weiter, aber Clarence war machtlos gegen die fünf- oder sechsspurige Autokolonne, die 7th Avenue hinunterbrauste. Hauptsächlich Taxis. Er dachte, der Pole wäre in die erste Seitenstraße abgebogen. Commerce Street. An der Kreuzung ließ Clarence kurz stehen. Dann stürzte er sich ins Dunkel der Barrow Street. Plötzlich schepperte auf seiner Straßenseite eine Aschentonne, so als ob jemand dagegen gerannt wäre. Diesmal wollte er Robaczynski so das Fürchten lernen, ihm zur Abschreckung vielleicht sogar die Nase einschlagen. Ihm so die Nase einschlagen, dass er sich nicht mehr in die Nähe der McDoodle Street wagt. Er stank widerlich nach Urin. Kenneth hörte schnelle Schritte. Die Tür, hinter der er Schutz gefunden hatte, wurde aufgestoßen. Und die Faust des Bullen traf ihn an der Schläfe. Warum? Warum machst du das? Warum machst du das, wollte Clarence fragen. Warum machst du das? Stattdessen zog er seinen Revolver, der in dem Moment für ihn kein Schießeisen war, sondern eine Art Schlagwaffe. Warum machst du das? Ein Stein, den er Robaczynski an den Kopf knallte. Thank you. Hör mal, weißt du schon, dass dieser Pole tot ist? Irgendwer hat ihm den Schädel eingeschlagen. Weißt du irgendwas darüber? Hast du einen Verdacht? Nein. Ja, also die Mordkommission will mit dir reden. Ein Detective Finucci. Ich gebe dir mal die Nummer. Hast du was zum Schreiben? Detective Finucci, ein beleibter Mann um die 40, nahm hinter dem Schreibtisch Platz und klappte seine Aktenmappe auf. Sie sind also diesem Rovacinski ein paar Mal begegnet. Angeblich hat er eine Freundin von Ihnen belästigt, Marilyn Coombs, McDougal Street. Ob Sie schon mit Marilyn gesprochen hatten? Mhm. War er der Typ, der ein Mädchen anmachen würde, auch wenn sie in Herrenbegleitung ist? Was Marilyn wohl gesagt hatte? Dieser Hausflur, in dem er erschlagen wurde, also gewohnt hat er da nicht. Er hat sich entweder vor jemanden dort hineingeflüchtet oder ist von seinem Angreifer reingezerrt worden. Dass er am Dienstag gegen 22:30 von ihr weggegangen sei? Oder dass er die Nacht bei ihr verbracht habe? Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich war mit meiner Freundin zusammen. Wo? Bei ihr zu Hause. Ab wann waren Sie dort? Ungefähr ab 22:00, glaube ich. Bis 22:00 musste sie arbeiten. Und dann sind Sie zum Essen gegangen? Wir sind zu Hause geblieben. Wie lange waren Sie dort? Die ganze Nacht. Um wie viel Uhr sind Sie am nächsten Morgen gegangen? Oh, das war 7:30. Finucci raffte seine Papiere so eilig zusammen, als ob er dringend irgendwo hin müsste. Vielleicht zu Mr. Reynolds. Wenn es Ihnen recht ist, Hugh Hamill, dann fahren wir jetzt in Ihre Wohnung. Ja, Sir. Clarence Bett war gemacht. Seine Dienstwaffe samt Holster und Gürtel lag auf der Kommode. Rover, also dieser Typ könnte mit so einem Ding erschlagen worden sein. Oder mit einem Ziegelstein. Auf jeden Fall mit einem harten Gegenstand. Ihr Revolver geht ins Labor. Wenn er sauber ist, haben Sie ihn morgen Abend wieder. Ich habe Rovacinski übrigens nie gesehen. Nein, auch nicht, als er im Gefängnis war. Nein, unser Hund war tot und damit basta. Zur gleichen Zeit sprachen Ed und Greta Reynolds mit einem gewissen Detective Morrissey von der Mordkommission. Verstehe. Morrissey begann mit den üblichen Standardfragen. Und Sie wissen nicht zufällig jemanden, der, also worauf hinaus will, fällt Ihnen jemand ein, der es getan haben könnte? Ed sah Greta an, die in der anderen Sofaecke saß. Ruhig, aufmerksam und schweigend. Ich habe hier ein paar Notizen über einen Officer Clarence Duhamel. Sie kennen ihn? Ja, ja. Dieser Rovacinski hat seine Freundin belästigt. Ach. Wissen Sie davon? Nein, davon weiß ich nichts. Wir kennen Mr. Duhamel auch nicht näher. Also. Ist eine komische Geschichte. Erst entwischt Rovacinski, nachdem Officer Duhamel ihn gestellt hat. Dann wird Duhamel beschuldigt, er hätte den Polen für $500 laufen lassen. So hat zumindest das Riverside-Revier protokolliert. Ja, davon habe ich gehört. Duhamel hat auch davon gesprochen, aber er versicherte uns, dass er das Geld nicht genommen hätte. Und er wurde doch nie überführt, oder? Morrissey zog wieder seine Notizen zu Rate. Hier steht, beschuldigt von Rovacinski, nichts weiter. Aber was meinen Sie? Ich kenne Officer Duhamel nämlich nicht persönlich. Greta kam Ed zuvor. Oh nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können es natürlich nicht beschwören, aber Clarence und ein Mord, das passt einfach nicht zusammen. Clarence war frühzeitig im O'Henrys und konnte noch eine Nische ergattern. Hast du es in den Nachrichten gehört? Das mit dem Polen? Danny hat's gehört und mich angerufen gestern Nachmittag. Er wusste, wo ich arbeite. Danny wusste also, wo sie arbeitete. Und auch, dass der Pole sie belästigt hat. Wenigstens war der Bulle von gestern Abend nicht wieder dieser Spaghettifresser, sondern irgendein Detective in Zivil. Was zum Teufel ist Dienstagnacht passiert? Ich habe ihn gesehen. Gleich als ich von dir weg bin, sah ich, wie er von der McDougal in die Bleecker Street abbog. Und weil ich dachte, er hätte dir wieder aufgelauert, bin ich ihm nach. Er wollte sich in einem Hausflur verstecken, aber ich habe ihn geschnappt und zusammengeschlagen. Geschlagen? Womit? Mit meinem Revolver. Ich hatte doch meine Dienstwaffe dabei. Marilyn starrte ihn an. Ich weiß, dass es mein Revolver war. Ja, wieso solltest du es auch nicht wissen? Weil ich mich an alles andere nur verschwommen erinnern kann. Ich weiß nicht, ob es 3, 4 Minuten gedauert hat oder bloß 30 Sekunden. Ich erinnere mich nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich war einfach plötzlich da. Hinterher. Okay. Ich hab den Bullen gesagt, du wärst bei mir gewesen, aber nur, weil ich so stocksauer war. Schon gut. Auf diesen Polen und auf die Bullen. Die habe ich mit Freuden belogen. Und wenn's dir hilft, okay. Aber das war's dann, Claire. Schluss aus. Clarence wollte nach ihrer Hand greifen und traute sich nicht. Sie haben mich gefragt, ob du an dem Abend deinen Revolver dabei hattest. Ich hab gesagt, nein. Soweit ich mich erinnere, nicht. Ich dachte, so eine vage Antwort sei besser als ein klares Nein. Damit sie nicht denken, ich wollte dich decken. Er griff nach ihrer Hand auf der Tischkante. Mit einem entschuldigenden Blick zog sie die Hand weg. Was glaubst du, wer den Polen alle gemacht hat? Manzoni war ihm in den Umkleideraum gefolgt. Und Clarence bemerkte irritiert, wie er sich direkt neben seinem Spind aufpflanzte. Weiß nicht. Aber da kämen wohl etliche in Frage. Zum Beispiel. Du warst doch dauernd hinter ihm her. Bist du es irgendwann leid geworden und hast ihn zusammengeschlagen, Clarence? Hör auf, mich anzumachen, Pete. Bist du scharf auf einen Posten bei der Mordkommission? Also, wo drückt der Schuh? Es geht um Rowajinski. Clarence sprach leise, obwohl niemand in der Nähe war, bis auf einen einzelnen Mann am Tresen, gut 3 Meter entfernt. Aber in dieser gepflegten Bar ohne Musicbox war man unwillkürlich versucht, die Stimme zu dämpfen. Haben Sie ihn umgebracht? Sie haben es gewusst. Nein, es war mehr so eine spontane Eingebung. Ich dachte, ich muss Ihnen das sagen, Mr. Reynolds. Das sagen Sie ruhig Ed zu mir. Und jetzt verdächtigt man Sie, oder was? Nein, das heißt, ja, Sie verhören mich. Marilyn hat der Polizei gesagt, ich wäre die ganze Nacht bei ihr gewesen. Sie hat das aus freien Stücken getan, noch bevor ich überhaupt mit ihr darüber gesprochen hatte. Was mir keine Ruhe lässt, ist, dass ich sowas tun konnte. Ich habe den Kopf verloren. Ihnen wollte ich die Wahrheit sagen, Mr. Reynolds. Ed. Tja, ich habe ihm auch keine Blumen zur Beerdigung geschickt. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen, Clarence. Diese Woche war übrigens ein Detective bei mir, ein gewisser Morrissey. Er wollte wissen, ob ich irgendjemanden in Verdacht hätte, was ich wahrheitsgemäß verneint habe. Ich habe gesagt, dass wir beide uns nur flüchtig kennen. Und dass Sie versucht hätten, uns zu helfen, als Lisa entführt wurde. Und das war alles? Ja. Er hat nichts gegen Sie gesagt. Ich bin extra zu Marilyn gegangen, um ihr alles zu sagen. Ich habe nicht versucht, es vor ihr zu verheimlichen. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Wenn Sie es wünschen, werde ich nicht einmal mit Greta darüber sprechen, obwohl sie die Verschwiegenheit in Person ist. Danke, dass Sie Zeit für mich hatten. Sagen Sie, hätten Sie Lust, uns mal zusammen mit Marilyn zu besuchen? Zum Kaffee oder auf einen Drink? Eddie hat's mir gesagt, Clarence, das mit dem Polen. Wir können ein Geheimnis bewahren. Greta lehnte bequem in der Sofaecke. Und Sie wissen ja auch Bescheid, Marilyn. Ja, ich weiß, ja. Clarence hatte das Gefühl, Greta schaue durch ihn hindurch und sei in Gedanken nicht bei ihm, sondern mit Problemen beschäftigt, die wichtiger waren und komplexer als die gegenwärtigen. Ich habe auch ein paar Geheimnisse zu hüten. Meine Familienchronik gäbe, weiß Gott, keine gute Nachtgeschichte ab. Also das hört sich ja an, als ob sie diejenige wäre, die etwas zu verbergen hat. Aber leider gehört Greta als Halbjüdin eher zu denen, die einstecken mussten, statt dass sie ausgeteilt hätten. Trotzdem gibt es Dinge, die sind so grauenhaft, dass man auch im Nachhinein nicht darüber sprechen kann. Selbst wenn sie schon sehr lange zurückliegen. Ich verstehe. Marilyn wirkte im Umgang mit Greta völlig unbefangen. Und Clarence begriff, dass das für sie ein leichtes war, weil es ihr freistand, sich jederzeit von ihm loszusagen. Wissen Sie, Marilyn, ich darf doch Marilyn sagen. Ja, sicher. Also ich habe von Clarence gehört, dass Sie ganz außer sich waren über die Geschichte mit dem Polen. Ach. Das ist nur zu verständlich, aber wenn es je einer verdient hat... Eddie, sag sowas nicht. Warum denn nicht? Ich wollte ja nur sagen, dass ich vielleicht genauso gehandelt hätte, wenn mir der Kerl in die Finger geraten wäre. Wäre ich an Clarence Stelle gewesen, hätte gewusst, dass er meine Freundin, also Sie, Marilyn, belästigt. Ganz zu schweigen von der Beschuldigung, ich hätte ihn für Geld laufen lassen. Und wenn er mir dann über den Weg gelaufen wäre, auf der Straße oder sonst wo, also, dann hätte ich ihm vielleicht auch die Seele aus dem Leib geprügelt. Eddie, du darfst dich nicht so aufregen. Ich rege mich nicht auf, Liebes. Ich versuche nur etwas klarzustellen, nämlich wozu ich mich im Zorn womöglich hätte hinreißen lassen. Und ich glaube nicht, dass ich der Typ des potenziellen Mörders bin. Mörder. Also, das Wort solltest du gar nicht in den Mund nehmen, Eddie. Aber ich sag doch, ich bin keiner. Ed erhob sich. Immerhin hat Kenneth Rojinski keine Chance mehr, sich hier noch an anderen Menschen zu vergreifen. Oder an anderen Hunden. Hast du schon den Wein aufgemacht, Eddie? Ich hoffe, Sie haben Appetit. Ja. Sie wechselten den Tisch und nahmen sich Teller und Servietten. Greta und Marilyn unterhielten sich über politische oder kulturelle Veranstaltungen. Was spielen Sie da? Ach, alles querbeet. Vietcong-Märsche, Hillbilly-Songs, Glory, Glory, Halleluja. Wir haben allerdings andere und recht ulkige Texte dafür. Sie müssen mal zu einem unserer Meetings kommen, Marilyn. Ja? Ja. Mein Sony? Ja, ich glaube, so heißt er. Früh um 9 hat er mich einfach rausgeklingelt. Und ich musste mir einen Regenmantel überziehen. Denn im Morgenrock hätte ich den Scheißkerl nicht reingelassen. Der wäre sonst womöglich noch auf Ideen gekommen. Aber die Chuzpe von dem Kerl überfällt mich in aller Frühe, ohne vorher anzurufen. Dazu hatte er kein Recht, Marilyn. Er ist ja nicht bei der Mordkommission. Er wollte wissen, ob du in der bewussten Nacht wirklich bei mir warst. Du kannst dir ja denken, wie der gefragt hat. Mit was für dreckigen Anspielungen. Oh Gott, Marilyn. Es tut mir so leid, aber den zeige ich an, ich schwör's dir. Und was soll das bringen? Übrigens hat er auch wieder wegen der $500 gefragt. Ich hab jetzt wirklich die Nase voll, Claire. Ich zeig ihn an! Meinetwegen kannst du dir das sparen. Ich ziehe weg, heute noch. Wo willst du denn hin? Ich ziehe mit jemand zusammen. Mit wem? Das sage ich dir lieber nicht, weil ich mir nämlich die Polizei endlich vom Halse schaffen will. Scheiß auf mein Sony. Clarence war eben vom Riverside Drive in die 105. Straße eingebogen, als irgendwo weiter vorn zwei Schüsse abgefeuert wurden. Einen Moment lang versuchte er vergeblich auszumachen, von wo sie gekommen waren. Dann rannte er kurz entschlossen Richtung West End Avenue. Jetzt fielen noch zwei Schüsse. In das Klirren berstenden Glases mischte sich Gelächter. Eine Frau auf dem Gehsteig fing an zu schreien. Und dann sah Clarence den Schützen. Er saß in einem Auto, das langsam auf ihn zusteuerte. Ein Arm, eine Faust mit einem rauchenden Colt schob sich aus dem Wagenfenster und wieder erscholl wildes Gelächter. Clarence rannte auf den Wagen zu, als die nächste Salve übers Pflaster peitschte. Er spürte einen heftigen Schlag am rechten Bein. Hinter ihm prasselten Glassplitter auf den Gehsteig. Hell und schrill, wie ein hoher Klavierakkord. Ich hoffe, Sie mögen Orwell. Am Ende kennen Sie diese Texte alle schon. Greta brachte Clarence weiße Trauben ins Krankenhaus. Und ein neu eingeschlagenes, dickes Buch. Einen Sammelband mit Essays und Reportagen von George Orwell. Darunter auch Mein Katalonien. Mein Katalonien habe ich gelesen. Aber das Buch war nur geliehen, also vielen Dank. Sitzen Sie auch gut, Greta? Ja. Clarence hätte ihr gerne ein Kissen angeboten, weil der Stuhl so unbequem aussah. Aber er war zu befangen. War Marilyn gestern Abend bei Ihrem Meeting? Oh ja. Ich hoffe nur, es hat ihr gefallen. Und? Geht's ihr gut? Ich glaube schon. Sie wohnt übrigens jetzt in der 11. Straße West. Ein stechender Schmerz durchfuhr Clarence, als ob ihn abermals eine Kugel getroffen hätte. 11. Straße West. Das hieß Danny, der Balletttänzer. Das ist eine schwere Zeit für Sie, nicht wahr, Clarence? In dem Moment kam eine Schwester herein und wies Greta darauf hin, dass die Besuchszeit in ein paar Minuten um sei. Was ich noch sagen wollte, Clarence, wir würden Sie gern für ein paar Tage zu uns einladen. Ein Gästezimmer ist vorhanden und mit Ed habe ich auch schon gesprochen. Ich habe heute erfahren, dass Clarence bei Ihnen ist. Für ein paar Tage, ja. Sie wissen vermutlich, dass er frisch aus der Klinik kommt. Er hätte das an der Dienststelle melden müssen. Auch im Krankenstand bleibt der Polizist. Ein Kellner kam an den Tisch. Mein Sony brummelte irgendetwas. Ed bestellte einen Scotch mit Wasser. Also, warum ich Sie sprechen wollte, Mr. Reynolds. Was wissen Sie von Rojinski? Was hat Damel über ihn erzählt? Ich weiß nur, dass er tot ist. Also die Mordkommission hat noch nicht geklärt, wer Rowajinski umgebracht hat. Aber Dahmel ist praktisch der Hauptverdächtige. Wer käme auch sonst in Frage? Oder wie sehen Sie das? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ach, wirklich nicht? Warum sollte ich mir Gedanken über Rowajinski machen? Trotzdem, mal ganz ehrlich. Glauben Sie, dass es Clarence war? Hat er irgendwas erzählt? Nein. Sie wollen also behaupten, Clarence hätte Ihnen überhaupt nichts erzählt? So ist es. Er hat einfach gesagt, er hätte die Nacht mit seiner Freundin verbracht. Welche Nacht? Die, in der Rowajinski getötet wurde. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ja, das hat er gesagt. Vielleicht wissen Sie auch, dass ein Mädchen mit ihm Schluss gemacht hat. Ach, wirklich? Sie wussten es also nicht? Davon hat Clarence nichts erwähnt, nee. Aber Sie kennen das Mädchen. Marilyn. Kennen? Ich habe sie nur einmal getroffen. Tja, die hat ihn abgeschrieben. Weil sie Bescheid weiß. Dieses Faschistenschwein steht mir bis hier. Auf die Bude gerückt ist er uns gestern Abend. Okay, er hat vorher angerufen, aber dann stand er auf der Matte, bevor wir Zeit hatten, uns zu verdrücken. Wir hätten auch gar nicht weggekonnt, denn Danny hatte Gäste. Und überhaupt, warum sollten wir vor diesem Bullen weglaufen? Er käme gerade von Mr. Reynolds, hat er gesagt. Als ob mich das interessiert hätte. Er lügt. Wann ist er gekommen? Gegen 8. Mr. Reynolds würde dich decken, hat er gesagt. Und ich teils auch. Und dass du, na du weißt schon, 7 oder 8 Leute haben das mit angehört. Ich habe ihm gesagt, er soll sich schleichen, aber was nützt das bei so einem? Danny wollte ihn vor der Tür abfertigen, aber wie die Bullen sind, hat er sich einfach reingedrängt. Danny sagte noch, haben Sie einen Durchsuchungsbefehl, aber der Bulle meinte nur, den braucht er nicht, weil er nichts sucht. Nein, er schikaniert uns bloß. Ein Faschistenstaat ist das, Claire. Und man kann sich nicht mal wehren, denn die anderen sind ja bewaffnet. Du sitzt in der Klemme, ich weiß, aber zieh mich da nicht mit rein. Ed hatte sich gestern Abend also nicht mit einem Autor getroffen, dachte Clarence, sondern mit Manzoni. Ich wollte dich nie in irgendwas reinziehen. Ach nein? Gott nochmal, ich habe den weiß gemacht, du wärst die Nacht bei mir gewesen. Und genau das hast du auch gesagt. Aber du wolltest mich nicht mit reinziehen. Greta setzte sich an den Flügel und spielte einen Walzer von Chopin. Und als Clarence hereinkam und zuhören wollte, wechselte sie zu Second Hand Rose, dass sie sogar mitsang, um ihn zum Lachen zu bringen. Dann kam Somebody Else Is Taking My Place an die Reihe. Ey, sind wir denn hier in einem billigen Nachtclub? An meinem Geburtstag darf ich ja wohl mal über die Stränge schlagen. Die Gäste trafen gleichzeitig ein. Eric brachte Blumen mit, Lilly eine große Schachtel Pralinen und beide überreichten Greta noch zusätzlich Geschenke. Greta erklärte, dass Clarence bis morgen ihr Hausgast sei. Und Lilly und Eric begrüßten ihn wie einen guten Bekannten. Oh Gott, ich habe mich noch gar nicht erkundigt, wie es Ihnen geht. Greta hat mir erzählt, dass Sie im Krankenhaus waren. In Ausübung seiner Pflicht verwundet. Das waren Gretas Worte, ja, ja, ja. Was wir eine kleine Ballerei nennen, nichts Ernstes. Oh nein, ja, das glaube ein paar Halbstarke nicht. Haben die Glastüren von mehreren Apartmenthäusern zerschossen. Da, wo wir früher gewohnt haben. Nein. Ja. Ach, und was ist aus dem Mann mit dem polnischen Namen geworden? Hast du nicht gesagt, er wurde ermordet, Greta? Doch, ja, hast du. Stimmt. Das habe ich dir vor 2 Wochen erzählt. Natürlich, ich erinnere mich. Ich habe es in den Fernsehnachrichten gehört, noch bevor Greta davon sprach. Weiß man schon, wer es gewesen ist? Nein, wahrscheinlich irgendein Straßengangster. Dieser Verrückte hat es ja nicht anders gewollt. Wurde er nun erstochen oder erschossen? Erschlagen. Ja, zu Tode geprügelt. Nein. Ja. Gott, das ist doch kein Thema für eine Geburtstagsfeier. Lilly fiel ein, dass sie eine Platte mit Synthesizer-Musik dabei hatte. Sie hörten sie zum Café. Die wenigen Textsequenzen, von einer Frauenstimme auf Deutsch vorgetragen, wurden überlagert von unheimlichem Ächzen und eulenhaftem Kreischen. Wenn Ihre Freundin kommt, werden wir sehen, was ihre Geschichte wert ist. Clarence wurde in einen Raum geführt, in dem Morrissey und Finucci saßen. Sie haben Detective Finucci erklärt, sie hätten ihre Waffe in der Tatnacht nicht dabei gehabt. Wir sehen das anders. Wir glauben, Sie haben mit eben dieser Waffe Rowaczynski niedergeprügelt. Ist das nicht so? Meine Dienstwaffe ist sauber. Das Labor hat's bestätigt. Ach, die Waffe, die hätten Sie reinigen können. Wie kamen Sie denn zu Ihnen nach Hause, wenn Sie sie nicht bei sich hatten in der Nacht? Hm? Miss Coombs? Marilyn grüßte Clarence mit einem flüchtigen Lächeln. Bitte nehmen Sie doch Platz, Miss Coombs. Ist der Stuhl auch bequem? Ja, der Stuhl ist okay. Aber es ist furchtbar verqualmt hier drin. Obwohl es sich offenbar nur mit Mühe öffnen ließ, machte Morrissey ein Fenster auf. Tja, Miss Coombs, es geht voran. Bleiben Sie dabei, dass Officer Hugh Hamill in der Nacht vom 3. auf den 4. November die ganze Nacht bei Ihnen war? Dass er nicht vielleicht mal kurz wegging und dann wiederkam? Er war die ganze Nacht bei mir. Warum sollte ich meine Geschichte ändern? Ihre Geschichte? Aber entspricht ja auch der Wahrheit, Miss Coombs. Ich hab's nicht nötig, wen zu belügen. Wie ich höre, haben Sie mit Hugh Hamill Schluss gemacht, Miss Coombs. Ich hätte Schluss gemacht? Wer sagt das? Wir sind nach wie vor gute Freunde, klären dich. Nicht mehr, nicht weniger, aber schließlich sind wir ja nicht verheiratet. Was geht Sie das überhaupt an? Marilyn holte ihre Zigaretten aus der Tasche. Rauchen darf man hier ja wohl. Pete Menzoni sagte mir, Sie hätten sich von Dammel getrennt. Dammel hat nicht mehr bei Ihnen übernachtet seit... Menzoni soll sich ins Knie ficken. Dieses Faschistenschwein ist ein... Ein Schandfleck für Ihren Verein. Einen wie den lassen Sie Uniform und Waffe tragen? Ich werde ihn anzeigen, diesen Spaghettifresser. In New York wimmelt's von Verbrechern. Warum stellt er nicht denen nach, statt dass er bei mir reinplatzt, in der Hoffnung, mich beim An- oder Ausziehen zu erwischen? Diese ganze verdammte Stadt ist ein gigantischer Drogenumschlagplatz und die Bullen verdienen sich eine goldene Nase dabei. Aber sie vertun ihre Zeit mit Rätselraten darüber, wer einen Ganoven umgebracht hat. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Ich sag's Ihnen, die Bullen halten zu den Ganoven. Warum Ganoven? Rowaczynski war in erster Linie ein Mensch. Ach wirklich? Reden Sie nicht im Grunde nur deshalb so, weil... Ich äußere mich nicht mehr weiter über diesen Ganoven. Er war nicht besser und nicht schlechter als beispielsweise Ihr Spaghettifresser. Ed Reynolds nickte Morrissey kurz zu und begrüßte Clarence und Marilyn. Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Reynolds. Wir haben gerade noch mal die Nacht vom 3. auf den 4. November rekapituliert. Miss Coombs bleibt bei ihrer Aussage, wonach Dammel die ganze Nacht bei ihr war. Ich bin gespannt, Mr. Reynolds, ob Sie Miss Coombs Aversion gegen die Polizei teilen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen Rowaczynski noch viel unsympathischer war. Dammel hat ausgesagt, er hätte die Nacht vom 3. auf den 4. November in der Wohnung von Miss Coombs verbracht. Die ganze Nacht, von 10 Uhr abends bis gegen 8 Uhr morgens oder bis 10. Da gibt's nämlich zwei verschiedene Versionen, weil keiner von beiden die Wahrheit sagt. Dammel will die Wohnung nicht einmal für eine halbe Stunde verlassen haben. Seine Waffe hat er angeblich nicht bei sich und auch Miss Coombs erinnert sich nicht, sie gesehen zu haben, obwohl sein Revolver später in seiner Wohnung sichergestellt wurde, weil er ihn nach dem Dienst mitgenommen hatte. Wir halten diesen Revolver für die Mordwaffe und nehmen an, dass man nur deshalb kein Blut daran fand, weil Dammel sie gereinigt hat. Wir wissen auch, dass Dammel am Morgen nach Rowaczynskis Tod eine Hose und einen Mantel in die Reinigung gebracht hat. Merkwürdig, oder? Clarence blieb ganz cool. Er hatte damit gerechnet, dass die Mordkommission bei seiner Reinigung nachfragen würde. Und so häufen sich die Indizien gegen ihn. Jetzt. Ed holte seine Zigaretten aus der Tasche und war in dem Bestreben, lässig zu wirken, so lässig, dass ihm das Feuerzeug aus der Hand fiel. Sie bleiben dabei, Mr. Reynolds, dass Dammel Ihnen gegenüber nie den Wunsch geäußert hat, sich an Rowaczynski zu rächen? Ganz recht. Selbst nachdem auch die Psychiatrie nichts gegen ihn unternahm, hat er da nicht mal sowas gesagt wie, irgendjemand müsste was unternehmen? Naja, er fand, in die Psychiatrie müsse handeln. So viel ist richtig. Und als sich seine Erwartung nicht erfüllte? Weiter hat er sich mir gegenüber nicht geäußert. Mr. Reynolds, wissen Sie wirklich nicht, dass Dammel Rowaschinski auf dem Gewissen hat? Nein. Haben Sie Dammel nicht wenigstens in Verdacht, den Mann getötet zu haben, Mr. Reynolds? Ich habe keinen Grund, Clarence Duhamel zu verdächtigen. Obwohl er als einziger ein Motiv hatte und ihm ein probates Tatwerkzeug zur Verfügung stand, seine Dienstwaffe... Also ein Motiv hatte ich genauso. Sie haben doch ein ganz anderes Naturell, Mr. Reynolds. Übergehen Sie mich nicht. Ich hatte auch ein Motiv. Morrissey schaute einen Moment lang prüfend in die Runde, bat dann, ihn kurz zu entschuldigen und ging hinaus. Fenucci, der aufmerksam zugehört hatte, erhob sich ebenfalls, ging aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Das haben die doch extra so arrangiert, damit wir ungeniert loslegen und die Katze aus dem Sack lassen. Naja, wie wär's, wenn wir ein Kirchenlied singen? Als er auf die Straße hinaustrat, atmete Ed die klare, kalte Luft in tiefen Zügen ein. Gott, was für eine Tristesse. Selbst die hässlichen Gebäude gegenüber und die 4 Aschentonnen davor boten einen erquicklicheren Anblick als das, was er eben hinter sich gelassen hatte. Er nahm das erstbeste Taxi, das vorbeikam, und fuhr heim. Wie gesagt, ich bin nicht für die harte Tour. Außer manchmal. Fenucci rammte Clarence die Faust ins Gesicht. Die Lektion haben Sie verdient. Und die auch. Fenucci versetzte ihm einen Hieb in die Magengrube. Es tat nicht sehr weh, doch der Schock war beträchtlich. Clarence spürte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach. Ich bestehe darauf, dass Sie Mr. Reynolds anrufen. Ich will ihn aber nicht anrufen. Wozu? Weil ich es sage. Sie richten sich gefälligst nach meinen Befehlen. Rufen Sie ihn an, Clarence. Aber ich habe keinen Grund, ihn anzurufen. Angst, ihn zu verärgern? Gut. Und einen Grund haben Sie auch. Meinen Befehl. Also los! Greta war am Apparat. Hallo? Ich bin's, Clarence. Verzeihen Sie die Störung. Wollen Sie mit Ed sprechen? Von mir aus hätte ich gar nicht angerufen, aber Sie... Fenucci schlug Clarence auf den Hinterkopf. Clarence umklammerte den Hörer, den er am liebsten auf die Gabel geknallt hätte, aber dann hätte Fenucci ihn gezwungen, nochmal anzurufen. Sagen Sie ihm, Sie wollten ihn anrufen. Hallo, Ed. Bitte entschuldigen Sie, dass ich... Ein neuerlicher Schlag auf den Hinterkopf. Sie haben mich zu dem Anruf gezwungen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass... Fenucci riss ihm den Hörer aus der Hand. Hallo? Hallo, Mr. Reynolds? Hier, Detective Fenucci. Ich glaube, Dammel ist reif für ein Geständnis. Lüge! Er wollte nur noch mal mit Ihnen sprechen. Lüge! Ich übergebe an Clarence. Ed. Was ist passiert? Von Geständnis kann keine Rede sein. Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, Sie um die Zeit noch zu stören, aber ich konnte... Diesmal versetzte Fenucci ihm einen noch härteren Schlag in den Magen. Fast beiläufig schlug er zu, während er Clarence den Hörer aus der Hand nahm und auf die Gabel fallen ließ. Was ist passiert? Ed tappte barfuß zum Fenster und wandte sich um. Er sagt, er hat nicht gestanden. Aber die müssen ihn heute 12 Stunden lang verhört haben, wenn nicht noch Schlimmeres. Von wo hat er angerufen? Aus seiner Wohnung. Aber es ist offenbar noch nicht vorbei. Morgen um 2 muss er wieder hin. Und über kurz oder lang wird er gestehen. Darauf läuft es doch meistens hinaus, oder? Aber natürlich läuft es darauf hinaus. Naja, mir soll es egal sein. Bloß, ich habe dann gelogen. Genau wie ich. Mich haben Sie schließlich auch verhört. Und ich bereue es nicht. Nein, ich bereue es kein bisschen. Also ich weiß nur, dass ich... Komm ins Bett, Eddie. Du kannst auch im Liegen reden. Eddie. Louis. Ich ertrage seinen Anblick nicht mehr. Vermutlich sollte ich mehr Verständnis zeigen, mehr Rückgrat. Ich weiß selber nicht. Weißt du was? Ich bin mir nicht so sicher, dass er gesteht. Das Telefon klingelte Clarence aus dem Schlaf. Noch ganz benommen tastete er nach dem Hörer, ließ ihn im Dunkeln fallen und fand ihn auf dem Fußboden wieder. Hallo? Hallo? Hallo, ich bin's. Pete. Na, Clarence, wie geht's? Mann, Sony! Die Stimme hatte Clarence so geschockt, dass er mit einem Schlag hellwach war. Hab gehört, Bett, du kippst langsam um. Machen Sie sich ein bisschen Bewegung. Sie sehen müde aus. Clarence begann langsam im Kreis zu gehen. Eine Stunde später marschierte er immer noch im großen Bogen um den Schreibtisch herum. Um nicht die Beherrschung zu verlieren, blendet er Morrisseys Tiraden vorsichtshalber aus. Ja? Nein, noch nicht. Nein, ich komme schon klar. Ja, meinetwegen sage ich ihm, dass er hier ist. Was? Okay. Okay. Dein Revier. Da wollte jemand wissen, ob du bei uns bist. Ob du schon geredet hättest. Du dachtest wahrscheinlich, dein Mr. Reynolds hat angerufen. Aus Sorge um dein Wohl, was? Clarence versuchte, Morrisseys Stimme wieder auszublenden. Vielleicht ist es doch Ed gewesen. Ja, wahrscheinlich war es nicht Ed, der angerufen hat. Ist wahrscheinlich nicht. Clarence besann sich auf seine neu gewonnene Kraft. Er brauchte Ed nicht. Genauso wenig wie Marilyn. Genauso wenig wie Marilyn. Komm hoch, Kumpel, komm, komm. Er taumelte in den Schlaf. Wie in eine strudelnde Spirale, die ihn in einen tiefen, schwarzen Schacht hinabsog. Laut Protokoll haben Sie ausgesagt, Ihre Freundin Marilyn hätte so einen festen Schlaf, dass sie an dem bewussten Morgen nicht habe weggehen hören. Vielleicht hat sie auch nicht gehört, wie Sie nachts aus Ihrer Wohnung geschlichen und später zurückgekommen sind, als Sie draußen waren und Hovechinsky aufgespürt haben. Könnte das nicht sein? Na, was sagen Sie dazu? Ich war in der Nacht nicht draußen. Clarence' Auftritt in der Psychiatrie bei Dr. Stifflin. Sein Versuch, an die Reynolds heranzukommen. Sein Werben um deren Freundschaft. Kein Kommentar? Nein, Sir. Vor einer Weile hatte er pinkeln müssen. Aber jetzt nicht mehr. Und jetzt haben Ihre Freunde Sie im Stich gelassen. Würden Sie sich bitte gerade halten? Sie können sich das Ganze leichter machen, wenn Sie zugeben, was ich ohnehin schwarz auf weiß habe, dass Sie an dem Abend gegen 11 oder um Mitternacht von Ihrer Freundin weg und geradewegs in Robertinskis Viertel gegangen sind und ihn aufgestöbert und zusammengeschlagen haben. Geben Sie es zu! Das ist nicht wahr! Nächste Runde. Dürfen Sie nicht denken, dass Ihre Freundin Sie weiter decken wird. Bei der setzt es irgendwann aus, genau wie bei Ihnen. Wie bei jedem von uns. Unsere Jungs sind auch mit dir noch nicht fertig. Clarence stürzte zu Boden. Finucci riss den Telefonhörer von der Gabel, drückte auf einen Knopf. Ich weiß nicht, aber vielleicht werde ich Hilfe brauchen. Clarence schaltete die Stimme ab, als ob der andere in einer ihm unverständlichen Sprache reden würde. Ich habe gesagt, Abmarsch. Wir besorgen dir ein Taxi. Das bringt sie nach Hause, 19. Straße, nicht wahr? Und keine Tricks. Wo immer sie auch hingehen, wir finden sie. In seinem Kopf drehte es sich. Nein. Wie ein Karussell. Nein. Morrissey. Nein. Marilyn. Ed Reynolds. Morrissey. Greta. Ich? Sie taten nichts und sagten nichts. Huschten nur vorbei. Und dazu hörte man es klingeln. Clarence tastete nach dem Telefon, bis er begriff, dass es an der Tür läutete. Grüß dich. Bloß ein kleiner Kontrollbesuch. Kann ich reinkommen? Nein. Was gibt's denn zu kontrollieren? Lächelnd stieß Manzoni die Tür weiter auf und trat ein. Du wirklich hier bist? Ich höre, du wärst ziemlich am Ende. Aber gestanden hast du noch nicht. Verpiss dich, Pete. Clarence sah auf die Uhr. Es war 6:12. Hör zu, Clarence. Ich habe heute mit deinen zwei Freunden geredet. Mit Marilyn und Reynolds. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Marilyn mit der Wahrheit rausrückt. Und Reynolds genauso. Reden wir Tacheles, Clarence. Was willst du machen, wenn deine Ex-Freunde dich verpfeifen? Du bist sowieso erledigt. Also, warum gibst du es nicht einfach zu? Du hast diesen Rowinsk umgebracht. Clarence ballte die Faust und machte einen Schritt auf Manzoni zu. Schwer dich raus, Pete. Oh nein. Ich habe eine Knarre dabei, also nimm dich in Acht. Clarence, ich bin über diesen Rowinsk gestolpert, nachdem du ihn zusammengeschlagen hast. Ich war derjenige... Clarence ließ die Faust sinken. Im Nu hatte Manzoni seine Waffe gezogen und richtete sie, immer noch im Sitzen, auf Clarence. Raus. Raus, habe ich gesagt. Mit deinem Schießeisen machst du mir keine Angst. Wie dumm von dir. Ich könnte dich jetzt umlegen und sagen, du hättest mich angegriffen. Clarence machte noch einen Schritt nach vorn. Manzoni sprang so abrupt auf, dass der Stuhl hinten überfiel. Komm, mach mir einen Spaziergang. Einen Spaziergang, warum? Weil mir danach ist. Was ist los? Hast du Angst? Ich will nicht spazieren gehen. Verschwinde einfach. Aber ich will. Nein, danke, Pete. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen, also. Der Schuss fiel. Und Clarence spürte einen leichten Schlag im Bauch. Er starrte Manzoni an, der merkwürdigerweise genauso erschrocken dreinschaute wie vorhin, nur dass jetzt auch lauernd gespannte Erwartung in seinen Zügen lag. Überlegte er aber noch einmal schießen sollte? Nein. Manzoni wartete darauf, dass er umkippte. Und Clarence sackte zusammen. Er lag am Boden. Manzoni machte sich hastig davon, aber Clarence' Gedanken waren schneller als er. Manzoni wird behaupten, dass ich ihn angegriffen habe, weshalb er in Notwehr. Das heißt, falls Manzoni sich überhaupt wird rechtfertigen müssen, denn wie man es auch betrachtet, Manzoni ist auf der sicheren Seite. Und Clarence dachte an Marilyn, hatte eine flüchtige Vision des Unmöglichen. Unerreichbar. Wie schade, dass sie nie wirklich verstanden hat, worauf es ankommt. Und Ed und Greta? Sie verstanden nicht, dass er praktisch gestorben wäre für sie. Ich habe es doch nur gut gemeint. Eine Tür fiel ins Schloss. Sie hörten Lösegeld für einen Hund von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Christa Elisabeth Seibecke. Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzählerin Katrin Striebeck. Clarence Duhamel, Florian von Manteuffel. Marilyn Coombs, Katrin Angerer. Edward Reynolds, Michael Wittenborn. Greta Reynolds, Andrea Sawatzki. Kenneth Rowaginski, Vadim Glovner. Captain MacGregor, Horst Mendroch. Lieutenant Santini, Walter Gontermann. Pete Manzoni, Hussein Michael Cirpici. Detective Finucci, Götz Schulte. Detective Morrissey, Paul Fasnacht. In weiteren Rollen Sigrid Bode, Peter Leek, Jürg Löw und Leslie Moulton. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Elke Tratnik. Musik Thomas Leboeck. Regieassistenz Sascha von Donat. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.